Es ist 7 Uhr. Cosmo. Die Nachrichten mit Jürgen Escher. Guten Morgen. Der türkische Präsident Erdogan hat eine diplomatische Krise ausgelöst. Er will 10 Botschafter zu unerwünschten Personen erklären lassen. Zu ihnen zählt auch der deutsche Botschafter Schulz. Erdogan reagierte mit dem Schritt darauf, dass sich die Diplomaten für die Freilassung eines Menschenrechtlers in der Türkei eingesetzt hatten. Die meisten der Botschafter vertreten NATO-Länder und EU-Mitgliedstaaten. Die EU zeigte sich empört. Helga Schmidt, WDR Brüssel. Die Behandlung der Botschafter sei ein Beweis für die autoritären Tendenzen in der türkischen Regierung. Das erklärte der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli. Niemand in Europa lasse sich einschüchtern, schreibt Sassoli und fordert die Freilassung von Osman Kavala. Am Montag hatten die Botschafter von 10 Ländern, darunter auch der deutsche Botschafter, die Freilassung von Kavala gefordert und sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bezogen. In Kolumbien ist der meistgesuchte Drogenboss des Landes festgenommen worden. Nach Regierungsangaben wurde Dairo Antonio Usuga in einem Waldgebiet nahe der Grenze zu Panama gefasst. Präsident Duque sprach von einem wichtigen Schlag gegen die Drogenkriminalität in Kolumbien. Vergleichbar mit dem Fall des Drogenbarons Pablo Escobar, der 1993 bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde. Stefan Fries, WDR aktuell. Dairo Antonio Usuga ist 50 Jahre alt und Anführer des Golfclans. Der wird für tonnenweisen Schmuggel von Kokain nach Zentralamerika und in die USA verantwortlich gemacht. Die US-Regierung hatte deshalb eine Belohnung von $5 Millionen für Usugas Ergreifung ausgesetzt. Kolumbien wirft dem Golfclan außerdem illegalen Bergbau und Erpressung vor, Usuga auch Mord und Entführung. Nach Angaben der Organisation Indepass ist der Clan in fast 300 Städten und Gemeinden in Kolumbien aktiv. An der Fahndung nach Usuga waren rund 500 Beamte beteiligt. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz getötet. Nach Polizeiangaben hatte sich Usuga zuletzt im Dschungel versteckt. Statt über Telefon kommunizierte er per Kurier. Weitere Meldungen im Überblick. In Deutschland gibt es keinen Corona-Impfstoff von AstraZeneca mehr. Die Bundesregierung hat die kompletten Lagerbestände ins Ausland gespendet, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Insgesamt hat Deutschland schon mehr als 17 Millionen Impfdosen an andere Länder weitergegeben. Kroatien und Bulgarien sind ab heute Corona-Hochrisikogebiete. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für 10 Tage in Quarantäne und kann sich erst nach 5 Tagen freitesten. In der EU sind außerdem Rumänien, Litauen und Slowenien von der Bundesregierung als Hochrisikogebiete eingestuft. Heute starten die Herren in die alpine Ski-Weltcup-Saison. In Sölden findet der Riesenslalom statt. Größter deutscher Hoffnungsträger ist Stefan Luitz aus dem Allgäu. Bereits gestern sind die Damen in die alpine Weltcup-Saison gestartet. Cosmo aus der Region. Zum Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen heute Nachmittag sind mehr als 500 Einsatzkräfte der Polizei dabei. Außerdem ist die Reiterstaffel im Einsatz. Die Partie gilt als Hochrisikospiel. Jochen Hilgers, WDR Köln. Da verschiedene Ultra-Gruppierungen den Stadionbesuch zum Beispiel wegen personalisierter Tickets boykottieren, konzentriert sich die Polizei überwiegend auf den Bereich rund um das Stadion. Dort will sie mögliche verabredete Auseinandersetzungen beider Lager verhindern. Gewarnt ist die Polizei durch die Randale, die rund 100 Gewalttäter beim Spiel der FC-Jugend in Genk angezettelt hatten. 23 mutmaßliche Täter der Ausschreitungen in Genk wurden mittlerweile identifiziert. Sie haben ab sofort ein unbefristetes Stadionverbot. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, heute früh stellenweise Nebel, der sich später auflöst, danach viel Sonnenschein und blauer Himmel. In Wermelskirchen bis 12, Coesfeld 14 und in Mönchengladbach bis 15 Grad. Morgen von Ostwestfalen-Lippe bis ins Siegerland weiter viel Sonnenschein. Im Rest des Landes ab dem Vormittag schon mehr Wolken, die am Nachmittag vereinzelt etwas Regen bringen, bei 11 bis 17 Grad. Das war WDR aktuell. Cosmo. Der Sound der Welt. Le vent souffle en Arizona, un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue, de l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson, Colt, Derringer, Winchester et Remington. Il erre dans les plaines, fier, solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, il rencontre des Indiens, mais la rue est vers l'or et son seul dessin. Sa vie suit un cours que l'on connaît par cœur. La rivière sans retour d'Otto Preminger, tandis que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me doute. Hollywood nous berne, Hollywood berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns. Gare aux gorilles, mais gare à Gary Cooper. Le western moderne est installé dans le secteur. Quand la ville dort, les trains ne sifflent pas. Les sept mercenaires n'ont pas l'once d'un combat. Harry, désormais, est proche de Gare de l'Est. Il souhaite des époques et les lieux pour un nouveau Far West. Les saloons sont des bistrots, on y vend des clopes. Pas de la chip, du top, du cinémascope. Il entre dans le bar, commande un indien, scalpe la mousse, boit, repose le verre sur le zin. Une touche cheveux se part, sous des types se baignent pour des motifs futiles comme dans les nouveaux westerns. Les têtes sont une sorte de multinationale. Elle exporte le western et son modèle féodal. Dicte le bien, le mal, le Luke et les Dalton sont camouflés en Paul Smith et Weston. On dit que ce qui compte, c'est le décor. La vie ne fait pas le moine dans la rue et vers l'or. Dès lors, les techniques se perfectionnent. La carte à puce remplace le Remington. Mais Harry, à Paris, n'a pas eu de chance. On le stoppe sur le périph' avec sa diligence. Puis on le place à Fresnes, pour que Fresnes le prenne. Victime des directives de ce que l'on appelle le nouveau western. Le nouveau western. Le nouveau western. Western. Le nouveau western moderne. Le nouveau western moderne. Le nouveau western. Sitting Bull, Cauchy, Calamity Jane, Jane West, West. Les cales, tout ma walk, ma walk, le nouveau western, le nouveau western, modern, le kill, Billy kill, Miguelito Loveless. Tengo miedo. searching for something else. I stumble across a Yucca's cave. Play the drum, sing the sun. Every bang of wisdom in your spell. Falda y me voy. Solita, sola, no quiero amor. Subo una historia y contesto tanto. A veces me cuestiono cómo es que me amo tanto. Pero me miro en el espejo y me sobra el encanto. Got me singing like I'm not στη σιωπή. Musik. Isla. Cosmo. Der Sound der Welt. Bend it. Je veux du N, je veux du V, je veux du G pour dessaper ta raclée. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à bombage, fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall j'ai vu Lian Clivaux tes plans. Onga, onga, onga, ouais. Mon gars, mon gars, mon gars, j'sers. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de baliver. J'veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour oh mais oh. Non mais allô, non mais allô. J'laisse trace pour trans au WC, en LV totalement pété. J'rentre coke dans les poches, quand petit frère pas à l'école. J'suis dans ma pull, pull, pull. Oh shit, le shit, le shit. Pull, censure le pull, censure le pull, pull. Oh là là, dégage ton boule, dégage ton boule, boule. Oh shit, ton mal mon bien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais pour les miens. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais le monde ou rien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais moi ça me convient. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Igo, je tourne en rond, les putains tournent en rond pour rattraper ma queue. Pour rattraper ma queue. Que Dieu bon cher fasse tout ce qui vaut pas un rond, comme l'honneur du barque. Comme l'honneur du barque. Et je suis la pomme pourrie qui se garde du panier. J'nique ma solitude tant que les poches sont bien accompagnées. Que la mif, les mêmes armes, le même salaire. On s'ouvra pas toute la terre, j'prends la couronne, la pose sur la tête du petit frère. Les larmes de la misère ont le goût de ma haine. À bout de souffle, ma haine me redonne de l'oxygène. Faut pas t'en faire, Tico, relève la tête, la misère m'emmène en balade. Rempart de ton échelle au fond du trou, j'empile mes péchés, j'escalade. Et rien ne change comme le bruit du giro. J'suis plus Savastano que Churro. Et j'préfère m'éteindre plutôt que de briller dans l'ombre de ces bâtards, le Montico. J'suis dans ma pull, pull, pull. Oh shit, le shit, le shit. Pull, censure le pull, censure le pull, pull. Oh là là, dégage ton boule, dégage ton boule, boule. Oh shit, ton mal mon bien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais pour les miens. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais le monde ou rien. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais moi ça me convient. Ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais. Thank you. pra todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada um ter sua visão. Sem contenção, só na emoção, pra ser feliz sem resistir. De um puro não pra explicar essa tua intenção. Mas sem contenção, de emoção, sem contenção, sem contenção, sem contenção, de emoção. Todos não, não quero ver nem mais sentir. Cabe a razão de cada um ter sua visão. Só com a canção, sem coração, contendo o tempo sem sentir. Sendo uma pura ilusão, só viver de emoção. Mas sem contenção de emoção. Music is an ancient way of humanity trying to express the inexpressible through sound. Cosmo. Couldn't live without it, you know. Der Sound der Welt. To the the place where the skin speaks the sacred words in Spanish, where the night turns out the lights of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go, beautiful stranger. Take me by the hand, make me dance all night. I wanna take a chance, 'cause I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the danger of your arms. Oh, beautiful stranger, I wanna lose myself. Beautiful stranger, in the danger of your arms, of your arms. Oh, oh, oh, oh. Tripping on, tripping on. Honestly, lately, I don't give a fuck. Unless you my dealer, then that means I feel it. I pick up the package, I don't even count. Die for the dollar, you die for the clout. Time to go goal, I don't need to shout. Word of my mama, she give me the parlors. I sit on the sofa, I go to the spouse. Nothing but honesty when I'm around. They try to corner me, build me a house. Talk to my lawyer, he say I'm allowed to fuck up the game beyond reasonable doubt. Never know why they were leaving me out. Maybe the north just ain't into the south. I'm on your mortal, man, figuring it out. For them, no for them, man, figuring that sad. I'm feeling fine as a hubbly one. I took my time and I got a design. Told her my journey, they falling in line. Younger yingos, they know I'm a vibe. Just met your daughter, she calling me slime. She never declined. Saw them Gomorrah, she fucking me nice. She do it twice, she pulling my eyes. She telling me lies. I'm feeling gorgeous, money you know. It's to be my toss, I don't got a force. And they balando nina, they balando nina. Coming in ghost, I hop out the Porsche. Just look at my girl, she love my toss. And they balando nina, they balando nina. Fresh out the closet, everything flawless. Look at my wallet, Christopher Wallace. De Balandone na, De Balandone na. I make it obvious, figure some more. She didn't just toss, so you wouldn't pass. And De Balandone na, De Balandone na. They can follow me, they can find me right there in the kitchen with a bone and whiskey, whiskey. I cannot fall, bitch, I ain't niggas tryna get to the reach, reach, reach. I'ma have to go ahead and die, she got too fast, she getting on stacking up. Swear to God, I feel like the mind again, it's crazy what they back can do for a nigga like me. It's not so sad, girl, it's just so sad. Superstar, go through the back door, hey. They can find me, I'm a needle in hate. She love the woman voice sitting on her bass. Said her little what she gon' be sitting on my eight. They calling me a hero back home. I go to the store and go get me cake. Wake up in the morning, make five bangers for the day gone. Been down so long and to get to the top and then just stay on. Gotta keep me your heart and call me the ass. I'm feeling gorgeous, money you know. It's to be my toss, I don't got a force. And they balando nina, they balando nina. Coming in ghost, I hop out the Porsche. Just look at my girl, she level my toss. And they balando nina, they balando nina. Fresh out the closet, everything flawless. Look at my wallet, Christopher Wallace. Di Balandone nah, Di Balandone nah. I make it obvious, figure some more shit. Didn't just toss, so you an imposter. Di Balandone nah, Di Balandone nah. I kept it solid with niggas. Came my receipt and I count out the figures. Now go long feel like out here, see that's good. It's a bottle of better go class. Jaga my dog, one twar, go feel it through pass. So with Tile Pal, go rat the lazze pillows, I don't want that. Or rat the dollar, we tat the lazak. I get my heart to you niggas, take it even name, I give it shifts. Now I'm in the trenches, I'm with my gorillas. Count out the digits, I went out the figures. Kilo get voice of the streets, shopping for big boots, camera east. Before it's your best, I la tell a fifth. Two guys go hesitant, more like a feet. Just bought the log I'm on off. So ball like a chow, get you me, let's stop. Ilya gai verrege lan, na kverrege lio, na negero wait. I put my bro on his feet, get gorilla drew, robo file chase. Banyaga selo, I see, si genyaga smoke, get lamori fees. I'm feeling gorgeous, money enormous, to be my toss, I don't got a force. And they balandone na, they balandone na. I'm in the ghost, I hop out the Porsche. Just look at my girl, she live with my toss. And they balandone na, they balandone na. Fresh out the closet, everything flawless. Look at my wallet, Christopher Wallace. They balandone na, they balandone na. I make it obvious, figure some more shit. Didn't just toss, so you an imposter. And they balandone na, they balandone na. Your hair with daisies and honeysuckle. tell me you're leaving today. You're packing your bags up for good. I'm not gonna stand in your way. Baby, I'd cry if I could, but I keep faking love. I keep faking love with you. I've been faking love. I've been faking love. It's true. Now we're breaking up. Now we're breaking up. Ooh, but I've been faking love. I've been faking love with you. Was a foot, nice try. Need an invoice, fuck my time. You done kept my vibe. Thinking I'm a ride or die. Matter of fact, click, clap, bye. They know why, they know I'm surprised. I'm in the streets, baby, live my life. Don't worry about it when you leave, leave, leave. Hey, Anita, with a diva. That's with a 401k and a visa. And she bonita, I wanna meet her. Can you bounce, working pleasure like a leap guy? I'm an Ipanema with a couple bad bitches. Yeah. Standing top is when we taking mad pictures. Bad your ego, know you got a gas, niggas. Faking love, I need something that's realer. Feel like I'm running out of ways to say that I ain't feeling any type of way about you. Keep getting caught up when your hands on me. Like, oh, I want it, I got it. Ain't sorry, but I got all I'm needing, all I need. I'll be leaving, I'll be gone, gone. Do as I please, oh baby, it's too easy to let you go. So, yeah, I keep faking love. Keep faking love with you. I've been faking love. I've been faking love. It's true. Now we're breaking up. Now we're breaking up. Ooh, but I've been faking love. I've been faking love with you. Je te laisserai something. Baby, why you are giving me long thing? No, oh, yeah. As you know, give me pepper soup, you are killing me softly. Baby girl, you are killing me softly. I confess, baby girl, you confess. Hey, oh, see, so. Oh, yeah, come to my place, oh, see, so. You must do dance my so cool, so. Oh, yeah, cure my grace, oh, see, so. Oh, see, so, so, so, oh, see, so. Oh, yeah, come to my place, oh, see, so. You must do dance my so cool, so. Oh, yeah, cure my grace, oh, see, so. Oh, see, so, so, so. When you come to my place, so see so. Un credenza cola di new mago. Go you kill my grace, so see so. Baby, this is Coco Mama. Is telling me something. Is telling me something. Baby, why you are giving me long thing? Oh, oh, oh yeah. Why you keeping me in pursuit? You are killing me softly. Baby girl, you are killing me softly. I confess. Baby girl, you complex. Yes, sir. I see so. When you come to my place, so see so. You want to dance my circle, so. Do you kill my grace, so see so. I see so, so, so, I see so. When you come to my place, so see so. You must to dance my circle, so. Do you kill my grace, so see so. I see so, so, so, so.